Die Gesellschaft für Freundschaft und Solidarität zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Korea kritisierte in ihrer Erklärung vom 11. Juni die Gruppenentführung der TV-YKB-Gorillen durch das südkoreanische Regime.